Ich meine, nachdem uns der Wirbelsturm der Kriegszeiten so seltsam zusammengewirbelt hat. Ich denke, sie ist eng genug. Ich koche Ihnen das Essen und Sie betätigen sich und machen zum Beispiel Brennholz. Sie wissen, was ich mit enger meine. Ziehen Sie es nicht ins Lächerliche. Ich bin ein ernster Mensch und habe mir überlegt, was ich sage. Feldprediger, seien Sie gescheit. Sie sind mir sympathisch, ich möchte Ihnen nicht den Kopf waschen müssen. Auf was ich aus bin, ist mich und meine Kinder durchbringen mit meinem Wagen. Hacken Sie uns das Brennholz, dann haben wir abends warm. Das ist schon viel in diese Zeiten. Was ist das? Was ist, Katrin? Bist du überfallen worden? Auf dem Rückweg? Sie ist auf dem Rückweg überfallen worden, Feldprediger. Ich hätte dich nie gehen lassen sollen. Das ist nicht schlimm. Die Wund ist nur eine Fleischwund. Ich verbinde sie dir und in einer Woche ist sie geheilt. Sie sind schlimmer als die Tiere. Schuld sind die, wo Krieg anstiften. Sie kehren das Unterste zu Oberst in die Menschen. Das kommt davon, dass du eine anständige Person bist. Da scheren sie sich nicht drum. Die Wund ist gar nicht tief. Da bleibt nichts zurück. So, jetzt ist verbunden. Das Los von denen, die ihnen gefallen, ist das Schlimmste. Die ziehen sie herum, bis sie kaputt sind. Wen sie nicht mögen, den lassen sie am Leben. Jetzt begraben Sie den Feldhauptmann. Das ist ein historischer Augenblick. Mir ist ein historischer Augenblick, dass Sie meine Tochter übers Auge geschlagen haben. Die ist schon halb kaputt. Einen Mann kriegt sie nicht mehr und dabei so ein Kindernarr. Stumm ist sie auch nur wegen dem Krieg. Ein Soldat hat ihr als klein was in den Mund geschoppt. Den Schweizer Kass sehe ich nicht mehr. Und wo der Eilef ist, das weiß Gott. Der Krieg soll verflucht sein.